Marschall Kim Jong-un schenkte dem Schüler Palast Samjiyun Musikinstrumente. Eine Veranstaltung zur Übergabe der Geschenke fand am 21. Februar statt, an der die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Mitarbeiter, Lehrer und Mitglieder der Zirkel des Schülerpalastes teilnahmen. Nach einer Rede wurden die Geschenke von Kim Jong-un übergeben.